Zimmer war, sah ich plötzlich tief von ganz weit oben auf mich selbst hinab. Und dann schwebte ich in einen Tunnel, einem Licht entgegen. Und es war das schönste Licht, das ich je gesehen habe.